18 und schon so erfolgreich. Sara Larsson aus Schweden. Lush Live, damit wurde sie bei uns bekannt. Für David Guetta sang sie die Fußball-EM-Hymne This One's For You zum Nummer 1-Hit. Das hier ist ihre aktuelle Nummer. Ain't My Fault auf Platz 19. Sara Larsson. Ihr hört Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Eure Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Momentan in den Kinos der US-Animationsfilm Trolls. Vielleicht hat's der ein oder andere schon gesehen, die kleinen kuscheligen Figuren mit den bunten Frisuren. Viele deutsche bekannte Synchronstimmen kann man da heraushören, zum Beispiel von Mark Foster und Lena Meyer. Die originalen Synchronstimmen, die sind durch die Bank weg, natürlich auch sehr prominent besetzt. Von Icona Pop über Gwen Stefani, Justin Timberlake und die Schauspielerin Anna Kendrick. Die beiden Letzteren, also Timberlake und Kendrick, haben zwei Songs dazu beigesteuert. Can't Stop the Feeling kennen wir ja schon. Und diese Nummer hier, True Colors. Das ist unser erster Hitvorschlag. Anne Kendrick und Justin Timberlake mit True Colors. You with the sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. Can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. Show me a smile then. Don't be unhappy. Can't remember when last saw you laughing. This world makes you crazy, and you've taken all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true color shining through. I see your true colors, and that's why I im Internet bei ostseewelle.de. Eure Hörercharts bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Platz 18.

Westfälle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Die Top 20 mit Enrico Ostendorf. Auf Platz 18 gerade gehört The Chainsmokers, Closer, und auf 17 Ellie Goulding, Still Falling For You. Gleich der neue Hit von Robbie Williams. Vorher Shawn Mendes. Der kommt nächstes Jahr im April und Mai für 4 Konzerte nach Deutschland. Und der Hit ist garantiert mit dabei. Mercy hier auf Platz 16. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy. Gleich geht's weiter mit euren Hörercharts bei Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. 116117, die Hotline für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. 116117. Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Macht Spaß. Hallo Freunde, hier ist Otto. Ja. Habt ihr schon einen Vorsatz fürs neue Jahr? Na. Ich habe einen für euch. 5 Kilo abnehmen und natürlich auf keinen Fall meine Tour Hold Rio again versäumen. Wir holen die beliebtesten Comedy-Stars mit ihren aktuellen Shows zu uns ins Land. Otto kommt. Am 27. April in die Hanse-Messe Rostock-Schmal. Ich freue mich schon auf euch. Bis bald. Otto live. Alle Infos und Tickets im Internet bei ostseewelle.de. Und hier ist das Wetter, Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Temperaturen liegen aktuell um 7 Grad, gehen noch ein bisschen runter bis auf 3 heute Nacht. Und es sind zwar hier und da ein paar Wolken unterwegs, soll aber heute Abend und über Nacht überwiegend trocken bleiben im Land. Wind kommt mäßig bis frisch aus südlichen Richtungen. Und morgen Sonne und Wolken im schönsten Mix. Es soll trocken bleiben bei 9 Grad maximal. 20 Uhr und gleich 30 Minuten. Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern hier mit dem besten Verkehrsservice für unser Land. A19 Richtung Rostock, schwerer Unfall kurz vor Linstow. Hier gibt es erhebliche Behinderungen jetzt. Dann A24 im Kreuz Schwerin auf die A14 fahren Behinderungen. Hier sichert die Polizei aktuell ab. B191 Parchim Richtung Spornitz, Wildschweine an der Straße. Stadtverkehr Schwerin, bis Sonntagabend wird die Neumüllerstraße wegen Bauarbeiten immer wieder abschnittsweise voll gesperrt. Umleitung ist aber ausgeschildert und Behinderung gibt's noch nach Unfall zwischen Ziesendorf und Benitzer Kreuzung. Blitzer stehen an der A11 Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal und Richtung Stettin, Höhe Gramzow. B5 in Grabow am Edeka, ganz frisch aufgebaut, beidseitig bitte aufpassen. B105 Rostock, kurz hinterm Verbindungsweg Richtung Stralsund. Greifswalder Umgehung zwischen Zentrum und Neunkirchen Richtung Stralsund. In Großkortshagen am Sportplatz beidseitig. Kabelmoor Richtung Laupin und Volksrade Richtung Lübtheen. Keiner meldet mehr Blitzer als Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Habt ihr auch noch einen gesehen? Meldet's bitte auf unserer Studio-Hotline. Das ist die 0381 49 78 110. Ihr hört Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Alle aktuellen Hits. Jeden Freitagabend ab 20 Uhr in euren Hörercharts mit Enrico Ostendorf. In den nächsten Minuten die Plätze 15 bis 11. Mit dabei der neue Song von Max Giesinger, Lost Frequencies mit seiner neuen Version von What is Love und Milky Chance haben einen neuen Song. Spiele ich auch gleich. Außerdem geht es zurück ins Jahr 1998. Wir spielen einen ehemaligen Nummer 1-Hit von damals. Jetzt ist erstmal Robbie Williams dran. Gerade noch bei der Bambi-Verleihung auf der Bühne. Natürlich mit neuem Song Love My Life. Platz 15. Tell your soul to me. And finally, I'm where I wanna be. Eure Hörercharts. Ihr wählt, wir spielen. Hey, hi, I'm Calvin Harris. This is Marlon Budette. Ich bin die Stefanie Heinzmann. Hi, hier ist Andreas Buran. Das sind die Top 20 bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Platz 14. Oh, I don't know why you're not there. I've given you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Love 2016 von Lost Frequencies in dieser Woche auf Platz 14. Eure Hörercharts bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Chart History. Ein Rückblick in die Musikgeschichte. Zehn Jahre geht's jetzt zurück, 1998. Microsoft geht mit Windows 98 auf den Markt. Apple bereichert unser Leben mit dem iMac. Und in Kalifornien entsteht die erste Suchmaschine im Internet, Google. Im selben Jahr erzielte Cher mit der Disco-Produktion Believe einen weltweiten Nummer 1-Hit. Und Believe wurden mit einem Grammy ausgezeichnet und der Titel wurde zugleich ihr größter Erfolg, heute vor 18 Jahren. Gerhard Schröder löst Helmut Kohl ab und im Kino führt Titanic die Charts an. Leider wurden wir im Sommer 98 nicht Fußball-Weltmeister, den Titel holten sich die Franzosen im eigenen Land, begleitet von Dario G's Carnaval de Paris. 1998 hatten wir auch das erfolgreiche Comeback von Dieter und Thomas. Modern Talking mit ihrem ersten Auftritt bei Wetten, dass. Die Ärzte sangen sich mit einem Schwein namens Männer auf Platz 1 der Charts. Und auch Wes Madiko aus Kamerun war wochenlang Anfang 1998 in den Charts. Mit Alane war bis heute auch sein einziger Erfolg. Wes mit Alane, heute vor 18 Jahren, 1998, an der Spitze der Charts, kommt jetzt hier. Das sind die Top 20. Jetzt mitbestimmen im Internet bei ostseewelle.de. Eure Hörercharts bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Platz 13. Escape with me. I'll hold you tight. Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me. Leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out. People round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? Platz 13 für Matt Simons. Die Top 20. Eure Hörercharts bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. 3 Jahre liegt der Erfolg nun schon zurück von Stolen Dance. Das Duo Milky Chance hatten damit 2013 einen Riesenhit, konnten bisher daran nicht anknüpfen. An dem Erfolg, vielleicht ja mit ihrer neuen Single, kommt hier gleich Milky Chance mit unserem zweiten Hit-Tipp nach Max Giesinger. Platz 12. Ganz normale 50-Stunden-Woche. Wenn sie tanzt. Heimkommen und erstmal für die Kleinen kochen, ist für sie ja kein Problem, weil die Kids für sie an erster Stelle stehen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre, ohne Kinder selber laufen lernen. Aber ihr Tag ist keine Pause zu. Sie will träumen, macht die Augen zu. Und wenn sie tanzt, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser und fährt. ins Gleiten nicht nur vor dem Spiegel stehen, aber ob sie sich das traut. Selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre, ohne Kinder selber laufen lernen. Sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist sie wer anders. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los. Radio Mecklenburg-Vorpommern. Eure Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Hit-Tipp. So let's go back to you. How could come? Mecklenburg-Vorpommern. Die Top 20 mit Enrico Ostendorf. Das war unser zweiter Hitvorschlag. Das Duo Milky Chance aus Kassel. Deren neuen Single Cocoon. Brandneu kann man sich ab sofort hier bei uns im Programm wünschen. Gleich die Plätze 10 bis 1. Wir haben weitere neue Songs auf Lager. Nach Milky Chance jetzt das nächste Duo. Zumindest für einen Song haben sich zusammengefunden. DJ Snake und Justin Bieber. Let Me Love You. Platz 11. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. aktuellen Hits in euren Hörercharts. Gleich geht's weiter. Nur hier bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Die aktuellen Single News. Parship ist Testsieger der Stiftung Warentest. Jetzt Parshippen. Bowling und Ballsport, Wellness, Kurse oder Fitness. HCC, das Beste unter einem Dach. Tenniskurs, Spielerbörse oder Spielzeit buchen? Einfach im Internet unter www.hcc-rostock.de. Kinder brauchen Familie, damit sie Nähe spüren. Infos unter www.sos-kinderdorf.de. Auf das, was war und auf das, was kommt. Die Broilers kommen nach Rostock. Hallo, hier ist Sammy von den Broilers und ich freue mich, euch auf unserer Tour Broilers 2017 in Rostock zu sehen. Live and loud am 18. März in der Stadthalle Rostock. Broilers Tickets jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es ist 21 Uhr. Hier ist Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern, mit dem Wichtigsten aus unserem Land, Deutschland und der Welt. In Gefängnissen landesweit fehlt Personal. Bundesländer schieben immer öfter ab. Das Wetter nachts meist trocken um 4 Grad. Guten Abend, ich bin Yvonne Siegert-Machotzek. In den Gefängnissen hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern fehlt Personal, um die Häftlinge zu betreuen und zu überwachen. Es geht um bis zu 50 Mitarbeiter. Die meisten unbesetzten Stellen gibt es in der Justizvollzugsanstalt Bützow. Wegen der gestiegenen Voraussetzungen für den Beruf des Strafvollzugsbediensteten ist es schwer, Interessenten zu finden. Noch dazu gibt es in diesem Bereich kaum Beförderungen. Die Landkreise haben stellenweise Schwierigkeiten damit, die Umsetzung der Vogelgrippeschutzmaßnahmen zu kontrollieren. Deshalb gibt es Unterstützung von den Ordnungsämtern und der Polizei. Mittlerweile gibt es den dritten Vogelgrippefall bei Nutzgeflügel, diesmal in Sonthagen im Kreis Vorpommern-Rügen. Betroffen ist erneut ein kleiner Hof. Im Osten unseres Landes wurden innerhalb weniger Wochen 40 Lauben geknackt und es gab Einbrüche in zwei Supermärkte. Betroffen waren Ueckermünde und Anklam. Am Morgen konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Einer der 19-Jährigen gab die Einbrüche auch schon zu. Bei den Ermittlungen halfen Bilder aus Überwachungskameras. Und das ist heute Abend in Deutschland und der Welt wichtig. Bundesweit ist die Zahl der Abschiebungen gestiegen. Bis Ende Oktober waren es rund 21.800. Damit wurden in den vergangenen Monaten bereits mehr Flüchtlinge zurückgeschickt als im gesamten Jahr 2015. Die meisten Abschiebungen gab es in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Am häufigsten abgelehnt wurden Albaner und Menschen aus dem Kosovo. Donald Trump hat zum ersten Mal nach seiner Wahl zum US-Präsidenten mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Trump betonte am Telefon, dass die NATO auch in Zukunft wichtig ist. Beide sind sich auch einig, dass die Lasten innerhalb der NATO gerechter verteilt werden müssten. Der Sieg des Republikaners hatte Besorgnis ausgelöst. Trump hatte sich im Wahlkampf kritisch zur NATO geäußert und sogar das Prinzip der Beistandsverpflichtung in Frage gestellt. Wann immer etwas Wichtiges passiert, ihr hört es sofort bei Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt das Wetter. In Slate bei Parchim haben aktuell 5 Grad, Rosengarten auf Rügen hat 5, Kommin auf Usedom 7 Grad. 3 sind die Tiefstwerte heute Nacht und es bleibt meist dicke bewölkt, aber es soll überwiegend trocken bleiben. Wind kommt mäßig bis frisch aus südlichen Richtungen und morgen gibt es Sonne und Wolken im schönsten Mix. Es soll trocken bleiben bei 9 Grad maximal. 21:02 Uhr, Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern mit dem besten Verkehrsservice für unser Land. A19 Richtung Rostock, schwerer Unfall zwischen Malchow und Linstow. Autobahn ist hier aktuell gesperrt. Fahrt am besten in Malchow von der Autobahn runter, das dauert jetzt eine Weile. A24, das hat sie erledigt, hier wieder freie Fahrt. Aber B191, Parchim Richtung Spornitz, bitte aufpassen, hier Wildschweine an der Straße. Stadtverkehr Schwerin, bis Sonntagabend wird die Neumühlerstraße wegen Bauarbeiten immer wieder abschnittsweise voll gesperrt. Umleitungen sind für euch ausgeschildert und Ziesendorf, zwischen Ziesendorf und Benitzer Kreuzung auch noch so ein paar Behinderungen. Hier wird noch aufgeräumt nach Unfall. Flitzerblitzer. Die stehen jetzt an der A11 Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal und Richtung Stettin, Höhe Gramzow. B5 in Grabow am Edeka stehen sie beidseitig. B105 Rostock kurz vorm Verbindungsweg kann es euch erwischen und zwar in Richtung Stralsund. Greifswalder Umgehung zwischen Zentrum und Neunkirchen Richtung Stralsund stehen sie auch noch. In Großkreuzhagen am Sportplatz bitte beidseitig vorsichtig. vorsichtig fahren. In Kavelmoor Richtung Laupin und Volksrade Richtung Lübtheen. Keiner meldet mehr Flitzer, Blitzer als Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Habt ihr auch noch einen gesehen? Meldet's bitte auf unserer Studio-Hotline. Das ist die 0381 49 78 110. Ihr hört Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Alle aktuellen Hits. Jeden Freitagabend ab 20 Uhr in euren Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Die Top 20 Charts in dieser Stunde mit den Plätzen 10 bis 1. Vergangene Woche saß noch Calvin Harris auf dem Charts-Thron mit My Way. In der knappen Stunde wissen wir, ob er noch weitere 7 Tage an der Chartspitze verweilen darf. In unserer Rubrik Rückblick in die Geschichte der Hits geht es gleich ins 1997. Spielen noch einen ehemaligen Nummer 1-Hit von damals. Vorher Neues von Cooking on Three Burners. Und das hier ist Tim Bensko. Aktueller Hit, Keine Maschine. Platz 10. Einfach so weitermachen ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch auf. Außergewöhnliches zu erleben. Die ganze Welt steht mir offen, ich steh wie angewurzelt daneben. Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln, trete auf der Stelle, aber muss mich frei bewegen. Ich bin noch keine Maschine. Ihr wählt, wer spielt. Hey, this is Avicii. I'm Bruno Mars. Hey, what's up, it's David Guetta. Hi, this is Madonna. Das sind die Top 20 bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Tonight, I just wanna take you up. Platz 9. Magic in the air. Head to toe, so pure. they know as soon as we walk in. Shut up. I'm wearing Cuban links, yeah. Dynamics, yeah. Englewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Woo, shit. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Magic, das war Bruno Mars auf Platz 9. Ihr hört Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Eure Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Hit-Tipp. Der dritte Hitvorschlag kommt von dem Musikertrio Cooking on Three Burners aus Melbourne in Australien. 2009 komponierten und produzierten sie den Titel This Girl. Wurde damals kein Riesenhit, erst 7 Jahre später, in diesem Jahr 2016, als der französische DJ Kungs den Titel remixte. Jetzt legen die drei nach, haben einen neuen Track am Start. Hier sind Cooking on Three Burners mit Mind Made Up. make it up to me. Bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Chart History. Ein Rückblick in die Musikgeschichte. Good times. 1997, 19 Jahre blicken wir zurück. Am 6. September sind 3 Millionen Menschen auf den Straßen von London unterwegs, nehmen Abschied von Prinzessin Diana. Geschätzte 2,5 Milliarden Zuschauer verfolgten die Beisetzung im TV. Das war bis dahin das weltweit größte Medienereignis. Elton John spielte diese Musik zur Beisetzung. Auch 97 Michael Jackson gastierte mit seiner History-Tour in Deutschland. Zu dieser Zeit hatte er diesen Mega-Hit. Song. Im Kino war Titanic an der Spitze der Kinocharts und auch der Soundtrack zum Film sehr erfolgreich, zum Beispiel mit diesem Hit My Heart Will Go On von Celine Dion. War auch wieder ein erfolgreiches Jahr für Will Smith. Der Titel Man in Black schaffte es in Deutschland im September auf Platz 1 der Charts, hielt sich mehrere Wochen auf den vorderen Plätzen und war natürlich auch der Titelsong zum erfolgreichen Streifen im Kino. Mit ihm in der Hauptrolle, hier ist er nochmal, Will Smith. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no

Und hier ist das Wetter bei Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Temperaturen liegen aktuell bei 5 Grad, gehen noch runter bis auf 3 und es bleibt wechselnd bewölkt, überwiegend auch trocken. Wind kommt mäßig bis frisch aus südlichen Richtungen. Und morgen am Samstag Sonne und Wolken im schönsten Mix. Es soll trocken bleiben bei 9 Grad maximal. 21.30 Uhr, Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern mit dem besten Verkehrsservice für unser Land. A19 Richtung Rostock, schwerer Unfall zwischen Malchow und Linstow. Autobahn ist hier voll gesperrt. Fahrt unbedingt in Malchow von der Autobahn runter. Das dauert noch eine ganze Weile. Herrscht aktuell auch Explosionsgefahr, weil eine Gasflasche von einem Wohnmobil weggeflogen ist. Feuerwehr sucht da ganz akribisch nach. Ist noch nicht gefunden. B191, Parchim Richtung Spornitz, haben wir Wildschweine an der Straße. Und Stadtverkehr Schwerin. Bis Sonntagabend wird die Neumühlerstraße wegen Bauarbeiten immer wieder abschnittsweise voll gesperrt. Umleitungen für euch sind aber ausgeschildert. Blitzer, die stehen an der A11 Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal und Richtung Stettin, Höhe Gramzow. B5 in Grabow am Edeka beidseitig. Dann B105 Rostock, kurz hinterm Verbindungsweg Richtung Stralsund. Greifswalder Umgehung zwischen Zentrum und Neunkirchen Richtung Stralsund. In Großkreuzhagen am Sportplatz beidseitig. In Kavelmoor Richtung Laupin kann es euch erwischen. Und Volksrade Richtung Lübten. Keiner meldet mehr Flitzerblitzer als Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Habt ihr auch noch einen gesehen? Meldet's bitte auf unserer Studio-Hotline. Das ist die 0381 49 78 110. Ihr hört Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Alle aktuellen Hits. Jeden Freitagabend ab 20 Uhr in euren Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Die meistgewünschten Hits der Woche im Countdown. Hier sind die Top 20 Charts. Hallöchen. Gleich mit David Guetta und What I Lied to You. Jetzt Starboy von The Weeknd im Lautsprecher. Auf Platz 5. Look what you done. Chart. Ihr wählt, wir spielen. Hey guys, I'm Kygo. This is Matt Simons. Hi, we're Bastille. Hello, I'm Mo. Das sind die Top 20 bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Platz 4. Chris Willis oder Lie to You auf Platz 4. Das sind die Top 20. Jetzt mitbestimmen im Internet bei ostseewelle.de. Eure Hörercharts bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Keine Veränderung bei Platz 3. Aus Frankreich, hier ist Kungs mit Don't You Know. Platz 3. No. Eure Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Hit-Tipp. Unser letzter und vierter Hitvorschlag kommt aus Schweden von dem Musikerduo Galantis. Beide haben vor dem Projekt schon eine Menge für andere Musiker gemacht. Zum Beispiel ihr größter Erfolg war Toxic für Britney Spears. Seit 2 Jahren sind sie nun selbst am Start und mischen die Charts auf. Laufen in den Clubs rauf und runter, zum Beispiel Runaway. Das hier ist ihre neue Single Love on Me. Unser vierter Hit-Tipp, hier sind Galantis. Girl, put your love on me, 'cause I won't let you down. I won't let you down. I will be singing. Girl, put your love on me. Put your love on me, 'cause I won't let you down. I won't let you down. We'll be singing. Girl, put your Top 20. Eure Hörercharts bei Ostseewelle. Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Auch auf Platz 2 keine Veränderungen. Hier ist sie mit The Greatest. Platz 2. I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, if the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I don't give up, nah, no, give up, nah, no, don't give up, no, no, no, nah, don't give up, I won't give up. Radio Mecklenburg-Vorpommern, die Top 20 mit Enrico Ostendorf. Und wir sind am Ziel angekommen. Das waren die 20 meistgewünschten Hits der Woche. Und wie immer, bevor Platz 1 hier in voller Länge gespielt wird, darf ich nochmal zusammenfassen. Die Top 3. Auf 3, Kungs, Don't You Know. Auf 2, Sia, The Greatest. Und hier ist unsere alte und neue Nummer 1 aus England, Calvin Harris, My Way. Platz 1. Platz 1. Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.

be beautiful. You should never go there. Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Die haben echt eine coole Musikmischung. Die ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, die immer lacht. Und nur sie weiß, es ist nicht, wie es scheint. Oh, sie weint, oh, sie weint, sie weint. Aber nur, wenn sie alleine ist. Denn sie ist wie eine. Bei uns die schönsten Frauen leben. Hat sich herumgesprochen. Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern holt jetzt für euch Ladies, die attraktivsten Männer der Welt zu uns ins Land. Die Chandels. Perfekte Körper. In der heißesten Show des Jahres. Das muss jede Frau mindestens einmal gesehen haben. Die Chandels. Live. Morgen in der Stadthalle Rostock. Tickets an der Abendkasse. Alle Infos im Internet bei ostseewelle.de. Tauch ein in die Welt der Entspannung. Das HCC, der Wellness-Tempel. Massagen, Saunen, Peelings, Schwimmen. Das HCC, Freizeit für die Seele.